So gibst du nun, mein Jesu, gute Nacht. So stirbst du denn, mein allerliebstes Leben. Ja, du bist hin, dein ist tot, sein Geist ist aufgegeben. Mein Gott ist tot, sein Geist ist brichend zwei mein armes Herze, mein armes Herze brichend zwei. Ach, mein Schmerz, der große Schmerze, dir ist so viel und mancherlei. Der Himmel zittert, die Erde schüttert, ach Not, ach Not, ach Not. Jesulein, mein Schatz ist tot, mein Schatz ist tot. Es ist vollbracht, vergiss ja nicht dies Wort, mein Herz, das Jesus spricht, da er am Kreuze für dich stirbt. Und dir die Seligkeit erwirbt, da er, der alles, alles wohlgemacht, nun mir, o spricht, es ist vollbracht. Ich bin befreit. Ich habe schon